Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, New Romantic, die Pop-Hits aus den 80er Jahren. Am Mikrofon ist Thomas Helbern. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. New Romantic, irgendwie gehörten ABC auch dazu. Das Ganze fand Anfang der 80er Jahre in England statt, wo eine Bewegung nie ohne eine Gegenbewegung stattfindet. Gerade in dieser Zeit hatten nihilistische No-Future-Klänge Hochkonjunktur. Es gab eine New Wave oder Punk-Band nach der anderen, die ein sehr pessimistisches Bild vom Leben in den frühen 80ern zeichnete. Aber wie das so in England ist, kam sofort die Gegenoffensive. Kein schmuddeliges Outfit, keine eher so korrekte Anzüge, kein No Future, sondern frohe Botschaften. Keine Tristesse, sondern Romantik, neue Romantik. Die Presse hatte ihren neuen Trend, die Bands ihren einen Aufhänger und zum Beispiel diese ausnahmsweise mal amerikanische Band, die wir jetzt hören, The Romantics, mit ihrer Namensfindung auch so eine Inspiration. Talking in Your Sleep. Close your eyes. Gnadenlos elektronisch, gnadenlos romantisch. Das Duo Orchestral Maneuvers in the Dark mit ihrer Adaption des Themas Joan of Arc. Typisch für diese wie auch für die folgende Band ist, dass sie sehr minimalistisch angefangen hat und sich von Gruppen wie Kraftwerk inspirieren ließen, dann aber immer mehr ins Poplager abgedriftet sind, auf der Suche vielleicht nach dem perfekten Hit. Das gilt auch für die Simple Minds, die ihren rauen Sound, den sie so um 79, 80 noch pflegten, immer mehr mit epischen Songs ersetzten. Zum Beispiel Someone, Somewhere in Summertime. Somewhere in summertime. Auch so ein Garant für melancholische Popperlen war die Gruppe Talk Talk um den charismatischen Sänger Mark Hollis. Da war jeder Song der Versuch, das Pop-Alphabet neu zu definieren, und mit No Future hatte das rein gar nichts zu tun. Die optisch sehr schlichte Band überzeugte durch Songs wie It's My Life, Dum Dum Girl oder Renee, und selbst live, wovon ich mich 1984 überzeugen konnte, kam die Band rüber wie im Studio. Der Sound perfekt, die Bühnenpräsenz etwas blutleer. Jahre später gelang dieser Band allerdings mit The Spirit of Eden, einem diesem Album, eine radikale Neudefinition, aber das ist ein anderes Thema. Talk Talk mit It's My Life. Sie spielten im Vorprogramm von Duran Duran, eine Band, eine der wenigen, die es aus den 80ern in die 90er bis heute geschafft hat, einigermaßen zu überleben. Unterhaltung um jeden Preis, fernab von jedem Pessimismus. Das war das Konzept der gut aussehenden Briten aus Birmingham, denen es dann auch gelang, einige Bestseller-Alben hinzulegen und den damals teuersten Video der Musikgeschichte abzuliefern. Darf's ein wenig mehr sein, das war das Motto von Duran Duran. Dabei haben einige ihrer Songs heute noch Bestand. Beispiel Save a Prayer. Thank you. Viele von den Bands, die wir bis dato gehört haben, sind vielen über 30ern heute noch bekannt. Aber es gab in den frühen 80ern auch Bands, die trotz großem Talent es nicht richtig geschafft haben und immer so etwas wie ein Geheimtipp der New Romantic-Szene waren. Beispiel die Lotus Eaters. Drei Musiker, die versucht haben, die elegischsten Popsongs überhaupt zu schreiben, hoffnungslos romantisch auf dem Cover posen. Und vor kurzem von irgendwelchen Techno-Acts wiederentdeckt worden, die allerdings auch keinen Erfolg mit dem Song hatten. Ihr Mini-Hit First Picture of You ist sowas von drüber, dass es schon fast Kunst ist. Wie Bilder von Gilbert und George vielleicht. Hier sind The Lotus Eaters. Picture of summer, seeing the flowers green. Concept Pop mit China Crisis, eine englische Band, die es bis Mitte der 80er Jahre gab. Wishful Thinking war eines ihrer größten Hits. Manche Gruppen aus den 80ern sind in den 90ern oder Ende der 90ern erst richtig zu was geworden. Zum Beispiel Fröhr. Sie hatten mit ihrer Synth-Pop-Ballade Dude Dude so einen kleinen Hit und nicht gerade erfolgreiche Konzerte. Ich erinnere mich noch, als sie im Mitte der 80er im Kölner Wachtesaal gespielt haben und das vor 50 Leuten. Aus Fröhr wurde dann Underworld und das war dann ein wesentlich erfolgreicheres Konzept. Zurück zum New Romantic. Diese Gruppe tritt heute auch manchmal immer noch in Erscheinung. Hier sind Fröhr mit Dude Dude. Das war früher mit Dude Dude. Der NME hat sie als hohe Priester des Designer-Pop beschrieben. Rede ist von Spandau Ballet. Andere haben sich gefragt, wie lange kann man gut aussehen, wenn man zum Beispiel bei Spandau Ballet mitspielt. Hier sind sie mit Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Einige der Bands des New Romantic sind auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Auf obskuren 80er-Samplern kann man sie nochmal entdecken. Zum Beispiel The Passions, meines Wissens eine amerikanische Band mit ihrem Song I'm in Love with a German Filmstar, das textlich so ganz im Gegensatz stand zu Themen wie Isolation, Entfremdung und Einsamkeit, die sehr oft und gerne frequentiert wurden in den 80ern. The Passions mit ihrer Liebeserklärung an einen deutschen Filmstar, war es Klaus Kinski? Ich weiß es nicht, sie hielten auf jeden Fall dagegen. toutes les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Visage mit Fade to Grey, auch heute noch auf manchen 80er-Partys ein großer Hit. Es war das Outfit, das Visage so in den frühen 80ern abhob. Steve Strange, der Kopf der Band, zeigte sich im viktorianischen Kostüm und setzte Trends mit in der New Romantic-Szene. Wir bleiben bis zu den Nachrichten bei romantischen Songs, die von Tears for Fears kommen, und zwar mit Mad World. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.